Achtung, das ist Alex Wright und ich bin der Ben. Willkommen zu Be Wright, der Wrestling-Podcast. Ja, unsere 8. Folge. Ja, und herzlich willkommen. Wir sind letztes Mal mit den Fragen nicht mehr im Ansatz durchgekommen. Wir werden heute weitermachen mit den Fragen. Zunächst aber nochmal Hinweis auf die Convention, auf der du sein wirst, am 6. und 7.12. in Dortmund. German Film und Comic Con. Wäre cool, wenn ich den einen oder anderen von euch da treten würde. Bist du eigentlich ein Filmnerd? Ja. Was ist dein Lieblingsfilm? Da gibt es mehrere. Braveheart zum Beispiel. Weil er sich bemalt wie beim Wrestling? Vielleicht, oder weil so ein Kämpfer ist. Weißen Kämpfer. Weil er fürs Gute einsteht und sich nicht unterbuddern lässt. Ja, genau. Gladiator ist auch was. Oh. Hast du den zweiten Teil gesehen? Noch nicht, aber okay. Ich habe ihn daheim liegen. Oh, okay. Den werde ich irgendwann mal reinziehen, ja. Was gibt es denn noch alles? Braveheart, The Patriot. Wie steht es mit Fight Club oder sowas? Ich liebe Fight Club. Fight Club habe ich auch okay gefunden, aber er war ein bisschen abgedreht. Also es war jetzt nicht so ein, er war cool, aber den würde ich jetzt dann auf meine Favorites setzen. Ne? Independence Day finde ich zum Beispiel auch richtig geil. Oh, das stimmt. Aber ich fand den ersten deutlich besser als den zweiten. Ja, das stimmt, aber der zweite war jetzt auch nicht schlecht. Ist immer schwer, ja. wenn der erste gut war. Das sowieso. Ich habe jetzt gerade mal die Seite aufgemacht, um zu sehen, wer da noch so ist, ob es da irgendeinen Filmschauspieler gibt. Rocky natürlich. Rocky gibt's? Wie? Nein, nicht Bock. Du meinst das auf der Con? Ja, ja, ich hab jetzt gerade auf der Con geschaut, ob da irgendjemand. John Stamos ist da. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Okay. Da sind schon einige Stars dabei. Das sind schon einige dabei, ne? Also, ja. Okay. Wahnsinn. Und hier sehe ich ein Bild vom jungen Alex Wright. Ja. Hast du noch alle deine Ohrringe eigentlich? Ey, die ganzen mit dem Indianerschmuck und Federn. Ja, ja. Ich alles noch. Trage ich den Index vielleicht auch mal nieder. Dann setze ich mir eine Perücke auf, weißt du? Ist das eine Ankündigung zu einem Comeback? Sind wir hier die Ersten dieser Fahrt? Genau, mit Perücke. mit Perücke. Du magst meinen Manager. Ja, oder mein genau. Tag-Team-Partner. Nee, du magst kein Tag-Team-Wrestling, deswegen, das funktioniert nicht. Dann kriege ich bloß von dir aufs Maul, das wäre dann auch blöd. Nee, das kannst du vergessen. Das würde ich nie machen. Okay, dann noch kurz Werbung für unseren WhatsApp-Channel, whatsapp.wrestling-infos.de. Folgt uns auf Instagram und natürlich kommentiert auch weiterhin diese Folgen. Und wenn ihr nämlich auch im Podcast genannt werden wollt und Fragen habt, dann schreibt sie auch drunter, weil dann wir kümmern uns in regelmäßigen Abständen darum. Jetzt machen wir eben nochmal die zweite Fragenfolge und wir steigen ein mit nochmal mich hier aus dem WrestlingInfos.de Board. Ja, wir haben ein Forum. das finde ich so ein bisschen. Ich weiß noch, wie ich 2009 mit dir in den Ring gestiegen bin. Da warst du noch unglaublich fit und ohne Probleme und weiß der Henker was. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass du jetzt unfit bist, aber wir wissen alle, im Alter ist das ein bisschen schwieriger. Da machen sich die Wehwehchen bemerkbar. Keinen blassen Schimmer von was du redest. Ja, natürlich nicht. aber im Alter gibt es ein paar Wehwehchen, zumindest bei mir. Ich meine, natürlich bist du vollkommen davon, ja. Ich bin immun. Du bist immun. Du bist immun gegen Wehwehchen. Das finde ich auch gut. Hast du Folge von Wrestling von damals? Irgendwie, keine Ahnung, ein C, den du nicht mehr biegen kannst, weil du ihn dir gebrochen hast im Ring mal und ist nicht ausgeheilt. Das war nicht die Frage, sondern das habe ich jetzt frei rein interpretiert. Ja, ich habe schon einige Verletzungen hinter mir. Das ist klar. Ja. Also, und ich spüre auch die Verletzungen von damals schon. Ja. Also das merkt man schon, wenn man so einen Sport gemacht hat. Also ich habe abgesplitterte Ellbogen beidseitig. Meine Knie tun Öfteren auch mal weh. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht tiefer als 90 Grad unbedingt in meine Knie so leicht gehen. Ja. Oh, okay. Bandscheiben, 7 Bandscheibenvorfälle im Rücken. Ja. 7? Ja, meine Halswirbelsäule steht so schon seit ich 21 bin. Ja. Also es gibt viele, viele Sachen, Wohin? aber für die Anzahl der Matches, die ich gemacht habe, bin ich echt gut weggekommen mit Verletzungen. Ich habe auch schlimme Verletzungen gehabt, aber die habe ich alle gut überstanden. Hat man ja schon mal angeschnitten in der einen oder anderen Folge. Hat man schon mal. Und ich vergleiche es immer so, wenn ich jetzt 40 Jahre im Bürokaufmann bin, irgendwo sitze im Bürostuhl, der hat auch Bandscheibenvorfälle. Hat er Aber aus bestimmt anderen Gründen. ja genau, hat halt bestimmt das gleiche Leben aber gehabt wie ich, ne? Mit den ganzen Erfahrungen. Deswegen möchte ich mich darüber nicht beschweren. Aber jetzt kommen wir auch zu seiner Frage. Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, Verletzungen zu vermeiden? Ja, fit zu sein. Einfach nur fit zu sein. Das gilt im Alter genauso. Also umso älter man wird, umso wichtiger wird ja eigentlich der Sport. Es ist komisch, dass wir immer als junge Menschen so viel Sport machen und dann, wenn wir älter werden, dann nichts mehr machen. Und das ist genau der Fehler. Eigentlich sollte man ab 30 wirklich schauen, dass man regelmäßig Sport macht, auf sein Eiweiß-Intake, also wie viel Protein man zu sich nimmt, einfach darauf achten, weil ja, ab 30 spätestens fängst du an, Muskelmasse zu verlieren. Und wenn man nicht dagegen ansteuert mit regelmäßigem Training, ist dieser Prozess viel, viel schneller, als wenn man immer regelmäßig trainiert. Und wenn du dann weniger Muskeln hast, logischerweise Klar, weniger, was sie schützt. Verletzungsrisiko viel, viel höher im Alltag. Na, und das Gleiche gilt natürlich als Kreislauf auch. Ne? Ja, aber was würdest du empfehlen? Und das ist jetzt wirklich eine Frage von ihm. Was würdest du empfehlen, um sich fit zu halten? Körpergewichtsübungen, Fitnessstudio, was ist dein präferiertes Also Mittel? erstmal alles, was ich hier sage, sind natürlich nur Tipps und Ratschläge. Das ist wie Absolut. überall, muss man sich sonst richtig professionelle Hilfe suchen, ja, zum Arzt mal erstmal gehen, sich gesundheitlich abchecken lassen, ja, ob alles da auch passt, bevor man dann richtig Sport richtig hart loslegt. Das Wichtigste am Sport ist erstmal der Spaß. Also egal, was man macht, man muss Spaß haben und die Leidenschaft, ja. Und daraus resultiert hoffentlich auch dann die Konsequenz und Disziplin, dran zu bleiben. Es ist so, dass meistens, wenn man eine längere Phase hinter sich hat, wo man keinen Sport gemacht hat, dass man diesen innerlichen Schweinehund überwinden muss, ja. Ich kenne den. So, aber der ist nicht bei einem Training weg, ja, das geht mir selber so. Da muss man schon 2, 3 Wochen mal dranbleiben, ja, und dann verspreche ich jedem da draußen, es macht dann Spaß und dann merkt man auch schon den Erfolg, dass man sich fitter fühlt, ja, dass man, da hat man richtig dann schon Lust aufs Training, weil man merkt, man ist einfach leistungsfähiger am Tag, ja, man fühlt sich besser und dann wird es einfacher, ne? Und es kommt da wirklich nicht darauf an, wie viel man macht und wie hart man macht. Es kommt eigentlich darauf an, dass man es erstmal regelmäßig macht. Und jetzt kenne ich ja leider den User da nicht, ja, weil das mussten wir ja dann individuell sehen, wie schwer ist er, wie groß ist er, was für Sportart hat er im Vorfeld gemacht, ja, hat er irgendwelche Einschränkungen, wo man darauf beachten muss. Also ich kann da nicht generell so eine Aussage machen. Ne? Also das Wichtigste ist einfach nur regelmäßig und konsequent und leicht anfangen. Wie trainierst du am Bodyweight-Übungen liebsten? reichen da schon. Wie trainierst du am liebsten? Also woran hast du wirklich viel Spaß? Ja, also ich habe generell am Training Spaß. Aber ich bin so ein Typ, ja, das widerspricht jetzt wieder alles dem, was ich gerade vorhin gesagt habe, ja. Aber ich bin immer so ein Typ, der sehr schnell Erfolge sehen möchte und manchmal zu schnell ins Training einsteige und ich muss mich immer bis zum Maximum eigentlich quälen, ja. Jetzt im Alter bin ich schon viel, viel besser darin geworden, da mich zurückzuhalten, aber es ist tatsächlich ein aktives Zurückhalten. Also ich muss immer schauen beim Training, okay, jetzt hast du schon eigentlich so viel gemacht, jetzt hör lieber auf, ja, weil ich gehe gerne an meine Grenzen oder auch drüber hinaus. Und deswegen, was ich vom Training gerne mag, ist einfach so oft wie möglich durchwechseln, dass es nicht langweilig wird. Natürlich muss man eine Zeit lang so 2, 3 Wochen immer das Gleiche machen. Ne? Aber es ist eh gut für den Körper, wenn man immer durchwechselt. Dann kann er sich an nichts gewöhnen. Ne? Ich mag gern Zirkeltraining, ich mag gern Freihandeln. Ja, ich mag aber auch gerne Kickboxen oder MMA. Ja, also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die ich mache. Ich weiß noch, wie du mir mal in einer meiner fetten Phasen empfohlen hast, einfach so mach mal Liegestütze, mach Kniebeugen, mach Sit-Ups, mach noch was für den Rücken und so weiter. Fang mit 25 pro Ding an und so weiter. Habe ich natürlich nicht. Ich habe es vollkommen übertrieben. Am nächsten Tag konnte ich mich nicht mehr rühren. Ja, siehst du? Meine Frau hat dich verflucht. Das ist, ja, ich saß ja daheim und habe jammert. Also, ja. Ja, gut, ab und zu kann man schon mal einen Muskelkater wegstecken. Ne? Also, es gibt ja zwei Meinungen dazu. Ne? Die einen sagen, ja, Muskelkater ist gut. Andere sagen, nein, es ist nicht gut. Ja, das muss man für sich selber rausfinden. Ja? Kann man ja mal im Internet recherchieren, was ja, die Fachzeitschriften zu dem Thema sagen. Ich schaue natürlich, dass ich mittlerweile keinen Muskelkater mehr so bekomme. Vielleicht nur minimal. Ne? Wow. Aber wenn man nicht mehr laufen kann, das hatte ich auch schon hinter mir, das macht dann keinen Spaß mehr. Weil dann muss man auch wieder pausieren, bis es besser wird. Ne? Weil sonst ist es auch wieder Verletzungsgefahr. Ja. Okay. was für Training würdest du empfehlen als Vorbereitung auf Wrestling-Training? Also das wichtigste Training für ein Wrestling-Training ist erstmal Konditionstraining. Ja, Ausdauer, ne? Habe ich mir für... Ausdauer. Ja, ja, klar. Weil da, man braucht Ausdauer, Kraftausdauer und Kondition, also Herz-Kreislauf, um einfach sich stets konzentrieren zu können und aufnahmefähig zu sein. Und wenn das gegeben ist, dann ist die Verletzungsgefahr auch sehr, sehr gering. Wenn man natürlich nach 2 Minuten aus dem letzten Loch bläst und dann noch irgendwas machen soll, ja, oder seinen Trainingspartner hochhebt und sich aber nicht mehr konzentriert, dann ist es natürlich schlecht. Ne? Und aber wie gesagt, Muskelaufbau zum gewissen Grad gut, aber er ist jetzt nicht die Priorität am Anfang. Da fällt mir ein, wir hatten vor, boah, keine Ahnung, 3, 4, 5 Folgen, ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Irgendwann hatten wir es, dass du Trainer bei der WWE warst. Im Gasttrainer, ja. Genau, ja, klar, Gasttrainer. Und da war nochmal die Frage, dass ich, beziehungsweise es wurde sich gewünscht, ich weiß auch nicht mehr von wem, ich glaube, das war jemand aus dem Wrestling-Infos-Team, ob du da nochmal sagen könntest, wie so ein Tagesablauf letztendlich stattfand, wenn du da Gasttrainer warst. Also für mich als Gasttrainer oder für die Schüler, die dort trainiert? Ist da ein Unterschied? Also ich meine, du hast ja letztendlich die Schüler trainiert. Ja, aber der Unterschied ist, dass ich mich gut so anstrengen habe müssen. Ja, gut. Ob du jetzt sagst, dass du den Leuten Anweisungen gegeben hast, die machen jetzt 100 Liegestütze oder sonst was, oder ob sie es, also weißt du, so in dem Ding. Naja, also generell ist es so, man fängt, ist schon auch eine Zeit lang her, es war um 8 Uhr, hat das Training begonnen, das heißt, jeder ist vorher da angereist und hat sich fertig gemacht, dann wurde halt Warm-up gemacht, ganz verschiedene Warm-ups gibt es da, von nur konditionell bis Kraftausdauer-Warm-ups, ja. Viele Sachen sind Standardübungen, ja, ob es jetzt Burpees sind oder ob es Kniehebelauf sind oder Liegestütze, Kniebeugen, Running Ropes, ja. Da gibt es ja echt viele unterschiedliche Sachen. Ne? Und dann gab es dann eine Zeit Technik, ja, mit also Wrestling. War das dann so eine Art Erholung zwischendrin? Weil das erste ist ja dann sehr, also Technik ist ja dann. Ja, genau. So baue ich das ja bei meinem Training auch ab. Ja, eben. Weil man kann ja dauernd voll Power geben. Da wurden halt Griffe gezeigt, Griffe erklärt oder wann man die anwendet, etc. etc. Oder auch Counter dazu. Und dann wurde wieder konditionsmäßig irgendwas gemacht, ja, oder man hat es umgesetzt, diese Griffe, die man gelernt hat, in Chain Wrestling mit dem anderen, was man schon konnte. Moment, was ist Chain Wrestling? Naja, also das hat jetzt nichts mit einem Kettenkampf zu tun, ja, sondern das war der alte Begriff, heutzutage wird er schon manchmal gar nicht mehr verwendet, heißt nur Wrestling. Heißt einfach, dass man technisch competitive mit seinem Gegner wrestelt. Also immer mit Counter, wieder Counter oder halt, ne, wer halt mehr Repertoire hat, sozusagen. Aber wer die Oberhand gewinnen kann. Ist dann theoretisch jeder Move, den ich kontern kann, auch Chain Wrestling? Nein, das ist halt, weil du kannst ja auch Power Moves kontern. Genau, deswegen frage ich ja. Deswegen frage ich ja. Nee, das hat was halt mit Griffen und solchem Zeug zu tun. Na? Also ich frag bewusst, weil es gibt ja auch Leute, die einfach reinhören oder ähnliches und aus dem Wrestling komplett raus sind. Oder ich kenne auch Leute, die nichts mit dem Wrestling zu tun haben, die diesen Podcast hören. Und das finde ich dann schon sehr spannend, weil die können damit nichts anfangen. Und dann verwenden wir hier Begriffe. Ja, Na, es deswegen. ist hauptsächlich technisches Toe-to-Toe, wie man so schön in Englisch sagt. Also man tut sich technisch versuchen, oder man versucht technisch die Oberhand zu gewinnen, dass man in der dominanten Position ist. Okay, gut. In der kontrollierenden Position wäre noch besser, wenn man so sagt, ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen und ich weiß auch nicht mehr, wo du aufgehört hast zu reden. Also ich hatte dich hier unterbrochen mit dem Chain Wrestling und aber gut, es ging um Chain Wrestling. Also ihr habt Chain Wrestling gemacht in der Schule. Ach Beziehungsweise so, mehr oder weniger. ja, beim Training dort im Genau. Performance Center, ja. Natürlich ist nicht jeder Tag gleich gewesen, aber am Anfang natürlich das Warm-up so schon, halt immer unterschiedlich strukturiert. Dann war vielleicht mal ein Teil mit Power-Moves oder High-Risk-Moves, dann war auch mal was mit Hope-Spots und High-Spots dazu. Also es sind so Bewegungsabläufe, wie man was kombinieren kann, ne? Also man da ist ja keine Grenze gesetzt. Ne? Das hängt ja eigentlich von der Kreativität ab, des Einzelnen. Ja, aber wer halt sich noch nie mit Wrestling vielleicht befasst hat, das sind ja auch viele Sportler da unten, schon Leistungssportler, aber nicht mit einem Pro-Wrestling-Background. Ja, Ja, die gut, waren das hat halt man schon, dann ja. Gewichtheber oder Eishockeyspieler. Ne? Die haben dann trotzdem kein Verständnis da dafür, was alles möglich ist. Und das wollte man halt da denen zeigen. Ne? Ja, und je nachdem, in welcher Gruppe man war, gab es vielleicht dann auch ein Trainingsmatch, dann gab es Mittagspause, dann gab es vielleicht mal eine Promo-Session, wo sie Interviews und so geübt haben und vielleicht wieder ein Trainingsmatch, das aufgezeichnet wurde und dann wurde es analysiert via TV. Und dann auch wieder Power-Moves oder irgendwelche Griffe, Aufgabegriffe. Finisher oder auch vielleicht neue Moves sich überlegen. Aber boom, da ist der Kopf doch voll. Also die sind noch nicht mal aufnahmefähig, oder? Naja, wie gesagt, ist ja unterteilt in verschiedenen Klassen Ach sozusagen, also so, darauf verschiedene war es jetzt Gruppen. Du bezogen. hast die Okay. Anfängergruppe und dann die Anfängergruppe 2, Anfängergruppe 3 und so weiter. Und so wurde das halt dann immer das Training adaptiert zu dem jeweiligen Erfahrungslevel. Bist du auch mit in den Ring gestiegen? Ja, Also freilich. durften die ein Match gegen Alex Wright letztendlich auch mal wresteln und Nein, so? ein Match nicht, nein. Also. Aber im Ring war ich natürlich, weil ich musste ja Sachen zeigen. Ja. Aber haben sie dich gefragt, ob sie mal gegen dich ringen dürfen oder sowas? Oder hat sich das da keiner Nee, getraut? das hätten die aus Respekt schon nie Das gefragt. würde ich fragen. Okay. Oder außerdem hätte es auch der Head Coach wahrscheinlich gar nicht erlaubt, weil Hm. wer weiß, was da versicherungstechnisch für andere Stimmt. Gegebenheiten dann sein müssten und. Ja. Letzte Frage dazu. Gab es Strafen für zu spät kommen? Gibt es bestimmt sicherlich. Ach Jetzt so. nicht unbedingt finanziell. Ich habe das jetzt persönlich nicht mitbekommen, aber gehe schon davon aus, weil das ist ja alles auf einem professionellen Level. Ich meine, die da unten sind, entweder haben die ein Tryout, ja, und der Zeit kommen die Chance. Und wenn sie halt nicht zuverlässig sind oder was weiß ich, dann werden sie halt aussortiert. Oder sie werden ja schon bezahlt, dass sie dort trainieren. Also es ist wie ein Job. Wenn du deinen Job schlecht machst, dann hast du auch ein Problem. Das geht ja uns allen so irgendwo, ne? Absolut. So, wir hatten ja gerade schon mit dem Thema Match. Wie sieht es mit Matchabsprachen aus? Also, wie wird entschieden, also wer gewinnt? Okay, klar, brauchen wir uns nichts mehr vormachen. Ist klar, ist Promoter-Sache, ist Storyline-Sache und so weiter. Aber wie wird entschieden, wie so ein Match abläuft? Jetzt stehen da, also natürlich ist bei einer Indie-Show was anderes als jetzt bei der großen WCW, WWE oder ähnliches. Wir wollen natürlich wissen, wie es bei der WWE, WCW und so weiter ist. Naja, also bei der WWE kann ich ja dir ja nichts sagen. Ja. Ne? Und bei der WCW kann ich es dir auch nicht sagen. Ganz einfach. Nein. Nein, das ist doch ganz einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder das auch wissen möchte. Ja. Weil da sind ja bestimmt jetzt viele, viele Zuhörer oder Fans oder auch neue Leute, die jetzt das zum ersten Mal an sich sehen. Und wenn man bis ins Detail alles weiß, wie es funktioniert, dann verliert es ja auch den Zauber. Und dann müssten wir jetzt ausselektieren, hey, wer möchte es wissen und wer will es nicht wissen. Ja, und diejenigen, die es wissen wollen, da gibt es ganz einfache Geschichte. Einfach in meine Wrestling-Schule kommen, ja, und einfach bei mir das Trainieren anfangen, dann wird man ja in das alles eingeführt, wie das tatsächlich läuft. Aber natürlich ist Wrestling Sport and Entertainment, ja, also High-Impact-Sport mit Entertainment gepaart, und es geht nicht wie im traditionellen Sinn um Sieg oder Niederlage, sondern ums Entertainment. Das weiß ja jeder, ja. Also das Ding ist wirklich, wir müssen die Leute bitten, jetzt auszumachen, wenn sie es nicht wissen wollen. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also das ist Genau. ja, wäre Quatsch. Nee. Aber könnte ich jetzt theoretisch bei dir auch in die Schule kommen und sagen, ich will nicht aktiv in den Ring, aber ich will, dass du mir die Theorie zeigst? Wie die Hattest Theorie. du das schon mal? Naja, Die Theorie. wie ist so ein Ablauf von dem Match? Wie findet es statt? Kriege ich also halt den ganzen Hintergrund, die Einblicke und so weiter? Ja. Nee, das würde gehen. Das würde nicht gehen. Okay. Das heißt, ich muss, wenn dann, schon auch mit trainieren. Genau. Ja, du Okay. müsstest Wrestler werden wollen, dass du das alles lernst. Ja. Okay. Okay. Alles klar. Die Frage hat ja übrigens Paterico bei uns aus dem Board gestellt. Vielen Dank, dass du uns folgst und dass du das Interesse dran hast. Genau. Die Frage ist halt schwierig hier zu beantworten. Das ist einfach, Ja, ja, die ist einfach wir eine würden entzaubern. richtig tiefe, fachbezogene Dings, und da muss man auch gewisse Vorkenntnis zu allem haben, weil sonst alles, was ich hier jetzt sagen würde, könnte auch falsch interpretiert werden von einem Laien, ja, und falsch rüberkommen. Deswegen ist es einfach, ja, wenn man Wrestler werden will, dann ist es was Wichtiges zu wissen. Und wenn man ein Fan ist, dann verstehe ich das, dass das einen interessiert. Aber wie gesagt, man braucht das nötige Hintergrundwissen, wie dann was zustande kommt und warum, wie was gesagt wird. Und es ist nicht so einfach, mit einem Satz zu erklären. Ich weiß noch, du hast damals zu mir gesagt, als du mich gefragt hast, ob ich mit bei der NRW mitmachen möchte, dass ich das Wrestling danach anders sehen werde. Und das stimmt Genau. auch. Also das ist Ist es halt so? wirklich einfach der Fall. Du wirst Wrestling nie wieder mit dem gleichen Blick sehen. Und ich freue mich, ich freue mich Aber trotzdem wirklich. mit einem anderen schönen Blick. Absolut, Aber es absolut. ist Das anders, ne? ist genau, das ist was anderes halt dann, aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn man bei den Shows ist und Fans hat, die richtig mitfiebern, die richtig drin sind und Genau. ähnliches, das ist, da geht Das soll einem so das soll Herz es ja auf. sein, ja. Absolut, da geht einem das Herz auf, so soll es sein. Genau. Ja. Ja. Und dann wurde noch eine Frage gestellt. Und zwar, beziehungsweise, es ist eigentlich, ja, naja, doch, ich kann mir schon als Frage. Der Andreas von Mania Reisen hat auf YouTube gefragt, also du spielst dir Wrestling-Spiele, oder? Spielst du? Spielst du? Spielst du manchmal nicht? Ich habe früher ein bisschen, also ich spiele sehr viele Spiele, aber Wrestling-Spiele an sich nicht, weil ich habe ja Wrestling in echt gemacht und habe eine Wrestling-Schule, Wrestling-Liga. Dadurch ist es für mich ja real life. Ja, deswegen habe ich Logisch. eigentlich Wrestling-Spiele nicht gespielt. So. Hast du früher dich selbst gespielt in Wrestling-Spielen? Nee, wie gesagt, ich bin zwar auf ein oder zwei Wrestling-Spielen bei der WCW oder auch mehr, weiß ich nicht. Und ich habe mir das angeschaut, ja, aber ich habe nie da mit rumgespielt, nee. Okay. Nee, Okay. gar nicht. Okay. Und dann letztendlich noch die Frage, wie plant man so eine 60-Mann-Battle Royale als Wrestler? Wie ist es, in so einer 60-Mann-Battle Royale zu stehen? Es ist ganz einfach. Du selektierst dir oder wählst 60 Wrestler aus. Dann hast du einen Battle Royale. Toll, Also danke für mit die Antwort. 59 wird es nicht gehen. Danke für die Antwort. Aber wie ist es, als Wrestler in einer 60-Mann-Battle Royale zu stehen? Chaotisch. Also Ja. ich habe ja, war das 60 oder waren es sogar noch mehr Wrestler? War das da, wo mir die drei Ringe damals bei der WCW, waren das die 60 oder Ich waren glaube, es noch mehr Wrestler? ich glaub, das müssten die 60 gewesen sein. Aber hey, um Himmels Willen, nagelt mich darauf nicht fest, aber ihr also wisst es garantiert. Also wenn es jemand weiß da draußen, dann könnt ihr euch schreibt melden. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Ja, also auf jeden Fall, da, wo damals diese drei Wrestling-Ringe bei der WCW bei einer Show waren, wo dann so viele Wrestler rausgelaufen sind, das war schon ein wahnsinniges Gefühl. Und wie es dann angegangen ist, diese Battle Royale, war das schon chaotisch. Also da musstest du echt aufpassen, dass du nicht irgendwie von links oder von rechts eine eingefangen hast, ja, und dass du nicht K.O. gegangen bist. Also das war schon nicht so einfach. Aber wie behält man da den Überblick? Also du merkst dir dann wahrscheinlich bloß, okay, der muss den rauswerfen und dann fliege ich oder den... So ungefähr, ja. Oder? Das Problem ist bloß, wenn der andere falsch... Das ist nämlich, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dann gibt es sogenannte Folgefehler. Das ist natürlich die Chance, ne? Ja. Aber das kann ja dann richtig schief gehen. Also die Folgefehler, naja, die können es naja, ja richtig... Ganz so schnell, weil am Schluss die Letzten, die sollten es dann schon wissen. Gab es mal jemanden, der sich mit Absicht in der Battle Royale falsch verhalten hat, damit er länger drin bleiben konnte, mehr Screentime bekommen hat oder ähnliches? So also gab es bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt keine Geschichte, dass das damals in der WCW passiert ist. Ich weiß von Indie-Ligen, dass da schon mal sowas war. Keine Ahnung, von was du redest. Zeit für eine andere Folge. Aber so eigentlich nicht. Aber es ist ein wahnsinniges Gefühl mit so vielen Wrestler und vor allem bei der WCW war es ja auch so, dass das ja alle Stars waren. Mhm. Also auch die, die ich als Kind schon gesehen habe, ja, als Jugendlicher. Also das ist schon atemberaubend, wenn dann 40.000, 50.000 Zuschauer jubeln da um dich rum, ja, und dir die Scheinwerfer so Hitze auf dem Körper drauf, als fängt ja meistens deine gleich an, stehen ja erstmal alle drin, ja. Dann und das Adrenalin pumpt in dir und dein Herzschlag geht schneller und ja, dann, ja, ich meine, Wrestler, ja, auf dem Level, die pflegen sich schon sehr, sehr gut, ja, normalerweise riechen die alle gut, aber nach einer Zeit fängt halt ja auch der ein oder andere das Schwitzen an, ja, und das ist dann so ein Gemisch aus, ja, Duschenschweiß, Testosteron, ja, und was weiß ich alles, ja. Vielleicht auch noch früher Hot Stuff, genau, das war so ein Bodybuilder-Spray, dass man noch so eine braune Hautfarbe hat, ja, das ist dann schon da so eine Energie drin, du weißt, jetzt geht's gleich los, das ist unbeschreiblich. Und gerade du als absoluter Hygienefanatiker da drinnen in diesem Match. Ich bin doch kein Hygienefanatiker. Nein, du nicht. Nein. Ja, doch, ja, nee, damals war es bei mir noch nicht ganz so ausgeprägt. Okay. Ja, also zum Glück. weil das hat eigentlich erst damit angefangen, wie ich hier in Deutschland war und so viel selbstständig war, Training geben musste, wollte immer und auch die Liga hier hatte, ja, konnte ich mir einfach nicht leisten irgendwie, dass ich da jetzt mal 3-4 Wochen krank bin. Ne? Deswegen habe ich da angefangen, einfach zu achten auf bestimmte Sachen mehr. Okay, cool, super. Die Frage mit dieser 60-Mann-Battle-Royale wurde übrigens von Sol1ST4 auf YouTube gestellt. Also auch vielen Dank an dich. Genau, schön, dass du uns folgst. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Das kann jetzt sein. Du veralbest mich. Ich muss irgendwann mal die Uhr nehmen. Die ist sogar länger, die Folge. Also es kann sich eigentlich niemand mehr beschweren. Du, die ist kaputt, die Uhr. Ja, die läuft hier halt. Also, wir sind am Ende. Ihr wollt, dass wir eure Fragen beantworten? Dann schreibt sie in die Kommentare, meldet euch bei uns und gebt uns Feedback. Gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tag. Ciao. Ciao.